Fehlersuche. Der viermotorige Tiefdecker schwankte in den Böen eines gewaltigen Sturms. An den Spitzen der mächtigen vier Blattpropeller bildeten sich Kondensfahnen und wirbelten über die Flächen gegen das Leitwerk. Plötzlich lief ein Zittern durch den linken Flügel, hinter dem Außenmotor riss die Verkleidung auf, die Tragfläche splitterte und brach. Stürzte das Verkehrsflugzeug vom Typ Lockheed Electra ab und riss seine Passagiere mit in den Tod? Dieses Mal nicht, denn was dort zerbrach, war lediglich ein nachgebautes Modell in Originalgröße, und es hing in einem Windkanal, der es mit dem gleichen Fahrtwind anblies, als würde es mit mehr als 600 Stundenkilometer Reisegeschwindigkeit durch die Luft brausen. Doch der kostspielige Versuch in den Untersuchungslaboratorien der Flugzeugfirma Lockheed hatte handfeste Gründe. Kurz vorher waren allein in den Vereinigten Staaten zwei dieser Elektras verunglückt. Die erste im Herbst 1959 bei Buffalo, Texas, die andere im Frühjahr 1960 über Tell City, Indiana. Auch europäische Fluggesellschaften hatten Verluste zu beklagen, und alle Abstürze waren aus dem gleichen Grund passiert. Stets war mindestens eine der Tragflächen im Flug abgebrochen. Man stelle sich den Schock für die Konstrukteure vor. Das Zeitalter der Propellerflugzeuge mit Kolbenmotor à la Super Constellation lief aus, vor der Tür standen die Jets. Doch als Übergangslösung bot die Firma Lockheed eine Turboprop-Maschine für die Langstrecke an. Die KLM flog damit dann bis nach Südafrika. Eine an und für sich fantastische Maschine. Als das Flugzeug in Hamburg vorgestellt wurde, konnten sich die zum Propellerflug geladenen Journalisten kaum fassen vor Begeisterung. Insbesondere der Einmotorenflug hatte es ihnen angetan. Drei der breiten Riesenpropeller standen, nur ein einziger Vierblattpropeller drehte sich noch und man flog immer noch. Das machte Eindruck. An und für sich ein Normalfall. Jedes viermotorige Zivilflugzeug muss mit einem einzigen Triebwerk noch flugfähig sein, sonst wird es nicht zum Ziviltransport zugelassen. Außerdem hatte man von der Gattung der Turboprops bislang hauptsächlich die Vickers Viscount kennengelernt. Ein akustischer Horror. Eine Heulboje par excellence, die alle Betroffenen beim Heranrollen auf dem Vorfeld schmerzhaft an die Ohren greifen ließ. Und Ohrenschützer gab es damals nicht einmal für die Mechaniker, Ketterer, Stationsagenten oder Ingenieure auf dem Vorfeld. Man hätte die bürokratisch blockierten Fluggesellschaften wegen Körperverletzung verklagen sollen. Und da tauchte nun auf den internationalen Flughäfen die Elektra auf. Sie war wunderbar leise, geradezu flüsternd, das genaue Gegenteil ihrer Vorgängerin. Dann folgte eine ganze Kette mysteriöser Unfälle, die alle durch eine abmontierende Tragfläche bewirkt wurden. Und dabei hatte man gerade dieses Flugzeug einer außergewöhnlich strengen Serie von Tests unterworfen. Es erfüllte nicht nur alle Sicherheitsvorschriften, sondern übertraf sie geradezu. Auch die Piloten waren begeistert. Und nun dies. Die Fluggesellschaft, die ihre Elektra über Tell City verloren hatte, stellte eines ihrer Flugzeuge, das die gleiche Flugzeit aufwies, für Tests zur Verfügung. Es wurde gerüttelt und geschüttelt. Man wusste, dass irgendetwas durch irgendetwas zu einer Materialermüdung führte, doch man kam nicht dahinter. Kostspielige Messgeräte wurden installiert. Mit Röntgenapparaten wurde jedes einzelne Teil immer wieder überprüft. Selbst Messgeräte für Schallwellen wurden eingesetzt. Man hatte den Verdacht, dass der Triebwerklärm zur Materialermüdungserscheinungen führte. Kein Ergebnis. Lockheed geriet in Panik. Täglich hielt ihr Generaldirektor Robert E. Gross Einsatzbesprechungen ab. Man musste dem Verursacher auf die Spur kommen. Und so fragte er täglich seine Ingenieure und Abteilungsleiter, ob sie genügend Personal zur Verfügung hätten. Wenn nicht, dann werden wir sie beschaffen. Der Verdacht blieb an dem geraden Flügel der Elektra und an extremen Turbulenzen hängen, denen Flugzeuge in größeren Höhen ausgesetzt sind, zum Beispiel in der sogenannten Clear-Air-Turbulenz. Sie ist sowohl unsichtbar wie unvorhersagbar bis auf den heutigen Tag, auch wenn Meteorologen das bestreiten. Die Elektra flog schneller als 600 Kilometer in der Stunde und stieß damit als Propellerflugzeug eigentlich schon in dem Bereich der reinen Jets vor. Doch die hatten alle aus guten Gründen nach rückwärts gepfeilte Tragflächen, weil sie den höheren Geschwindigkeiten besser angepasst sind. Lag da die Ursache? Tag und Nacht wurde fieberhaft an des Rätsels Lösung gearbeitet. Würde man mit der gleichen Intensität im Straßenverkehr experimentieren und zum Beispiel untersuchen, weshalb bei einem bestimmten LKW-Typ oder an einer bestimmten Kreuzung stets die gleiche Art von Unfall passiert? Es gäbe kaum noch Unfälle im Straßenverkehr. Der immerhin hat allein in Europa schon mehr Tote gefordert als der gesamte Zweite Weltkrieg. Bereits 2 Monate nach dem Absturz über Tel City am 12. Mai 1960 konnte Lockheed das endgültige Ergebnis der Untersuchung bekannt geben. Der springende Punkt war die Triebwerkaufhängung der weit ausladenden Motorgondeln. Sie hielt normalen Belastungen stand, hatte auch allen Laborbelastungen im Versuchsstadium standgehalten. Doch der raue Alltagsbetrieb stellte nun mal weitaus härtere Anforderungen. Da waren die holprigen Start- und Landebahnen, da waren die harten Landungen beim Training oder auch schon mal beim normalen Einsatz. Da war die Turbulenz bei hohen Geschwindigkeiten, wie sie bislang mit einem Propellerflugzeug dieser Größe nie erreicht worden waren. Wenn alle diese Faktoren zusammentrafen, konnte eine Kettenreaktion ausgelöst werden. Es war wie bei einem harmlosen Brennglas, das bei entsprechender Bündelung der Sonnenstrahlen Brände auslösen kann. War die Triebwerkaufhängung erst einmal geschwächt, begann die gesamte Motorgondel zu schütteln. Diese Schwingungen übertrugen sich auf die Tragfläche. Insbesondere in dem hohen Geschwindigkeitsbereich, in dem die Elektra flog, schaukelten sich diese Schwingungen immer weiter auf, bis der Flügel an seiner schwächsten Stelle am Rumpf abbrach. Die Firma Lockheed gewann daraus wertvolle Erkenntnisse. Bei der neuen Bauserie der Elektra wurden sie berücksichtigt. Nie wieder kam es zu einem ähnlichen Unfall. Doch die Tage dieses Typs waren trotzdem gezählt. Zu spät hatte man die Elektra zu einem zuverlässigen Flugzeug gemacht. Die reinen Jets standen vor der Tür. Wer mochte da noch Turboprops kaufen?